Fritz Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir entschuldigen uns, da wir ein paar Minuten verspätet sind. Aber nun sind wir da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Ja, eine freie Themennacht, wie immer dienstags. Und das heißt ja, ihr könnt mit mir reden, diskutieren, plaudern, was auch immer. Und vor allen Dingen über das Thema, das euch interessiert, über das ihr gerne sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Conny und Conny ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Conny. Um also, was geht's bei dir? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt irgendwie. Ja, es geht eigentlich darum, dass ich ziemlich krank bin. Ja. Eine sehr schlechte Prognose habe und... Was für eine Erkrankung hast du? Krebs. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm. Mit Lebermetastasen und... Es ist schon klar, dass ich irgendwie ziemlich glücklich sein kann, wenn ich den Rest des Jahres erlebe. Ja. Bist du sozusagen, was man manchmal dann so ausdrückt, austherapiert? Kann man nichts mehr machen? Nee, kann man nicht wirklich. Also man könnte jetzt, das habe ich allerdings abgelehnt, natürlich mit Chemo und weiß ich nicht, also im Haufen Krempel. Ich habe ein paar Sachen da hinter mir jetzt. Und, aber ich weiß nicht, also für mich ist irgendwie so, dieses Ding, das bisschen Zeit, was ich habe, will ich eigentlich nicht noch irgendwie... Verstehe. Also nicht Lebensverlängerung um jeden Preis, sondern da steht die Lebensqualität an genau. erster Stelle. Problem daran ist, dass ich damit irgendwie ein bisschen scheiße umgegangen bin. Du bist damit schlecht umgegangen bisher? Ja, also im Sinne von, als die Diagnose war, habe ich so Freunde, Familie und also erstmal die Verdachtsdiagnose war. Ne? Wann war die? Wie lange liegt die zurück? Das war, also ich bin im Oktober eingeliefert worden mit Verdacht auf Gallensteine, wie das immer so schön ist dann so. Und da ist das halt die Verdachtsdiagnose gestellt worden. Also 2009, im Oktober. Ja, genau. Und da habe ich noch also ja Familie und auch Freunde eingebunden. Hatte dann eine OP, eine ziemlich schwere so, also wo halt die Bauchspeicheldrüse so fast gänzlich entfernt wurde, neben einigen anderen Sachen. Ja. Und ja, und ich habe aber, als ich den histologischen Befund bekommen habe, allen gesagt, dass alles in Ordnung ist. Oh, was heißt allen? Na, allen. Ja, Freunden, Familie, allen. Was heißt Familie? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Nee, Gott sei Dank bin ich, also, ja, Gott sei Dank nicht, aber... Du lebst alleine. Ja, ich lebe alleine und, also... Und Familie sprich, heißt? Familie heißt, also Mutter, Bruder, Schwester. Ah ja. Und, also schon ganz nahen Leuten. Ja, und ein kleiner, aber sehr feiner Freundeskreis eigentlich. Und all denen hast du gesagt, es ist alles in Ordnung. Mhm. Warum? Ja, gute Frage. Weil ich fand es irgendwie schon ziemlich schlimm so. Also, weil das irgendwie eigentlich, also auch schon bei dieser Verdachtsdiagnose, also da, wo sie dann halt viel und oft ins Krankenhaus gekommen sind, diese Ohnmacht zu spüren. Von den Leuten. Ja, und ich war eigentlich dann diejenige, die da, also ich war eigentlich erstaunt. Also so um diese. Achso, also, du hast diese Ohnmacht der Leute quasi als Belastung für dich empfunden. Ja, ein Stück weit schon. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil es war irgendwie, ich hatte so einfach ein Stück weit das Gefühl, dass es ein permanentes Abschied nehmen. Und dann, die saßen bei mir, die hatten Tränen in den Augen, wenn sie gegangen sind und ich war dann diejenige, die eigentlich aufgebaut hat. Wie absurd, ne? Ja, ist absurd, aber es ist so. War das dann für dich, als du dann gesagt hast, ich bin gesund, es ist nichts weiter Schlimmes, war es zunächst eine Erleichterung für dich? Erstmal schon, ja. Weil ich, mir ist wieder, ja, wie sagt man so schön, Man ist dir normal begegnet, kann das sein? Man ist dir wieder normal begegnet. Genau, ja. Ja, genau, ja. Unbefangen. Unbefangen, genau. Genau. Ja. Wissen denn jetzt deine Leute Bescheid? Immer noch nicht. Und das ist jetzt das Problem, weil ich habe das bisher ziemlich gut tändeln können, alles. Also ich hatte natürlich, also ich war ja dann auch noch in der Reha nach der OP und sowas, und da war ich in einer onkologischen Klinik und wollte ich auch keinen Besuch, also so, ne? Und aber genau, da sind ja ganz viele Sachen mit dir gemacht worden, auch Chemotherapie. Ja, und das war total, naja, also Psychotherapie in dem Sinne nicht, aber es war natürlich eine sehr... Chemotherapien meinte ich. Nee, Chemo habe ich abgelehnt. Ach so. Aber dennoch hat man viel mit dir gemacht. Wie hast du das denn kaschiert nach außen? Da musste ich nicht mehr viel, weil es ist, das ist natürlich das Verrückte irgendwie. In dem Moment, wo irgendwie klar war, oder wo ich gesagt... Was hast du denen denn gesagt, weswegen du im Krankenhaus bist? Naja, das wussten sie ja. Ich habe dann den histologischen, also da wussten die alle, die müssen auf den histologischen Befund warten. Und da habe ich gesagt, der Verdacht hat sich nicht bestätigt. Genau, aber danach warst du doch noch mehrfach im Krankenhaus. Danach war ich erstmal in der Reha. Genau. Und habe ja dann alles andere abgelehnt. Hm. Also sprich, mir ist dann zwar ein Port gelegt worden. Ich verstehe. Weil da eigentlich die Chemo erfolgen sollte. Und es ist mir aber auch gleichzeitig gesagt worden, das hat, ja, es ist allenfalls, dass das ein bisschen verlängern kann. Und, also es heißt jetzt im Klartext, dass du eine so schwere Erkrankung hast, dass diese Verkrankung, dass diese Erkrankung tödlich verläuft. Ja. Und du sagtest vorhin, dass du froh sein kannst, wenn du noch dieses Jahr überlebst. Ja. Und deine nahen Menschen, deine Mutter, deine Geschwister, der enge, feine Freundeskreis, niemand, nicht ein einziger weiß Bescheid. Nee. Conny, wie hältst du das denn bloß aus? Ja, das gar nicht. Zurzeit halte ich es gar nicht aus. Das heißt, du kannst mit niemandem über dein Befinden sprechen? Nee, nicht wirklich. Das heißt, wir sprechen jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal seit langer Zeit, es sei denn, mit irgendwelchen Ärzten redest du mal. Naja, im seit Januar. So, da war ich ja in der onkologischen Spezialreha-Klinik. Also Januar ist ja schon lange her. Ja. Jetzt muss ich diese Frage wiederholen von vorhin. Du ist sehr viel Zeit vergangen, du hast sehr viel nachgedacht, du spürst einen großen Druck auf dir vermutlich. Mhm. Warum öffnest du dich nicht? Warum sagst du den Leuten nicht, was los ist? Also zum einen natürlich, weil ich irgendwo... Ja, weil es irgendwie nicht fair war, was ich da gemacht habe. Das finde ich auch, aber jeder Tag, der vergeht, ist ein unfairer Tag mehr. Mhm. Ich habe gestern die Sendung ja gehört. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, diese Ingeborg. Ja. Die dann gesagt hat, komm, geh. Mhm. Ist okay, lass los. Mhm. Wenn ich wüsste, also ich finde das total, also das muss ich irgendwie da nochmal sagen, vielleicht hört es dazu. Also das ist so... Jetzt mal von der anderen Seite, ne? So, wenn ich wüsste, dass sozusagen mein Umfeld so darauf reagieren könnte. Hm. Dann würdest du sagen. Dann wäre es mir ein leichtes, glaube ich, ja. Du hast Angst vor Mitleid. Ja. Du hast Angst davor, dass die. Na, Mitleid vielleicht gar nicht unbedingt. Es ist einfach Angst davor, dass es irgendwie. Das doch eigentlich. Du hast recht. Hm. Ja, dass die vor dir sitzen und heulen. Mhm. Das sollen sie auch nicht. Die sollen heulen, wenn sie draußen sind, aber nicht vor dir. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Es war lange sehr kompliziert. Wir haben uns in den letzten 3 Jahren sehr angenähert. Mhm. Also ich muss jetzt auch sagen, also in der ersten Zeit des Krankenhauses, also die war auch nach der OP da und weiß ich nicht, also... Aber die macht sich natürlich totale Sorgen, ja. Mhm. Also einen Kopf und weil also erstens mal hat sie auch nicht gerade gesunden Mann zu Hause und... Dass aber nicht dein Vater ist? Nee. Mhm. Aber das Verhältnis ist eigentlich gut. Ja. Ja. Wie alt ist deine Mutter? Die ist 75. Ja. Mhm. Und die Geschwister? Also meine Schwester ist 5 Jahre älter als ich, mein Bruder ist 2 Jahre älter als ich. Und das Verhältnis ist auch gut? Also zu meinem Bruder ist es eher, ja, den... Nicht so dolle. Eigentlich nicht so doll. Zu meiner Schwester ist es... Ja. Und es gibt, du sagst, einen kleinen, feinen Freundeskreis. Mhm. Das heißt, da sind schon Menschen, die dir wichtig sind. Das Schlimme ist, da tut es mir eigentlich am meisten weh, dass ich das gemacht habe. Mhm. Also, ich hoffe, meine Familie hört natürlich zu, aber... Ja, aber weißt du, Conny, vielleicht wäre es sogar ganz gut, wenn sie zuhören würden. Mhm. Ich glaube, niemand würde es dir würde es dir übel nehmen, wenn du es sagst. Mhm. Man kann das ja verstehen. Also ich verstehe das sehr gut, was du empfunden hast. Da ist man selbst so angeschlagen und da sitzen die Leute vor einem und heulen und nehmen quasi Abschied ständig. Ja, ja. Und das ist alles, also ich bin mir dann irgendwie nicht mehr sicher, bin ich jetzt eigentlich gemeint? Ja. Das ist jetzt nur, weil ich so krank bin. Ja, also ja, so. Ja. Und das Verblüffende daran war ja, als ich dann gesagt habe, ist alles in Ordnung, hörte das schlagartig auf. Mhm. Ja, also nicht schlagartig, aber hat sich das sehr reduziert. Also dann war alles klar, ich war also quasi... Mhm. Also bei allen, gesund in Anführungsstrichen, ne? Also so. Mhm. Und da habe ich dann schon gedacht, jo. Und ich fand es auch erstmal gut. Also es war irgendwie so, jeder Kontakt, der dann kam, war irgendwie wieder entspannter. Also für mich entspannter. Was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist, dass ich natürlich jetzt mit meiner Angst so dastehe. Ich habe irgendwie die ganze Zeit, war ich eigentlich auch damit beschäftigt, Dinge zu regeln und weiß ich nicht, also... Und alles alleine? Ja, gut, aber das kenne ich eigentlich. Gibt es in diesem kleinen, feinen Freundeskreis denn so einen besonderen Freund, einen Busenfreund oder eine Busenfreundin? Ja. Aber die ist so selber in der Reha. Ja. Also bei allem Verständnis für damals, dass du so reagiert hast, wie gesagt, kein Mensch darf dir das zum Vorwurf machen. Es war eine extreme Situation und da reagiert jeder anders. Jetzt, glaube ich, ist die Zeit gekommen, wo du sprechen solltest. Mhm. Einmal für dich selbst. Ich stelle mir das ungeheuer belastend vor, wenn man das alles mit sich alleine ausmacht. Und auch der Fairness halber, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, deinen Leuten gegenüber. Mhm. Vielleicht, wenn du denen das so begründest, warum du geschwiegen hast oder warum du sie belogen hast, vielleicht lernen sie ja auch daraus. Und nehmen sich etwas zurück und nehmen sich ein bisschen zusammen. Man muss manchmal vor Schwerkranken auch ein bisschen tapfer sein und da nicht so die eigene Emotion rauslassen. Ja, es geht ja auch nicht darum, dass es nicht sollen. Aber ich verstehe schon. Dass es nicht ausschließlich sollen. Genau, ja, also ganz so, genau. Weil, nimm doch von all deinen Leuten, die dich umgeben, von der Verwandtschaft und von dem Freundeskreis, nimm doch die Person, die dir eigentlich am nächsten steht und fang mit dem Outing, sage ich mal so, fang doch damit an. Und dann wird es schon laufen. Ich glaube, dass es für dich eine enorme Entlastung wird. Ja, ich habe das auch sehr unterschätzt, muss ich sagen. Glaube ich. Ich habe irgendwie das bis jetzt gut handeln können, ja. Also ja, aber das ist ja schon übermenschlich sowas. Ja, und jetzt kommt halt auch die Angst, also einfach auch meine eigene Angst. Genau, so, ganz genau. Und auch so dieser, also wo ich selber erschrocken bin, ja, dass ich so... wo ich so neidisch bin auf die Leute, die über die Zukunft reden. Mhm. Das ist, wo ich weiß, ich hab die nicht. Mhm. Wenn Leute über das Jahr 2011, 12, ja, 13 reden. Ja. So und ich könnte die nehmen und ich könnte die an die Wand klatschen. Also sage ich jetzt mal so ganz, mache ich natürlich nicht, aber... ja, aber eine verständliche Reaktion. Und einfach auch die Angst davor, dass irgendwie... Ja, irgendwie nichts bleibt, dass man nichts hinterlassen hat, was vielleicht ja gar nicht so ist, aber es ist irgendwie und... Liebe Conny, was die Grundsituation anbelangt, habe ich dir meine Meinung gesagt. Mhm. Ich möchte gerne, dass du jetzt noch in aller Ruhe mit meiner Psychologin weitersprichst. Du kannst mit Sabine auch nochmal das Grundproblem erörtern und einfach ein bisschen weiter reden, wie du dich selbst vielleicht auch ein bisschen unterstützen kannst. Vielleicht auch außerhalb des Freundes und Verwandtenkreises. Ja, fällt es mitunter auch leichter. Ja, genau. Das war übrigens eine Premiere. Also hier gesprochen zu haben, so offen. Ja, überhaupt. Also so oft habe ich dich nicht gesehen, muss ich gestehen. Aber irgendwie, wenn, bin ich irgendwie immer kleben geblieben. Und ist mir eine große Ehre, dass du dann diesen Weg gewählt hast. Vielen Dank. Vielen Dank. Mach weiter so. Also ich finde es einfach irgendwie sehr angenehm, wie du mit den Sachen umgehst. Vielen Dank. So, liebe Conny, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Sabine, das ist meine Psychologin heute Nacht, wirst du angerufen. Okay. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute von Herzen. Ja, danke. Und allen anderen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, ich glaube, meinen Weg sollten sie nicht wählen. Reden. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. So, hier ist Kevin. Kevin ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Kevin. Um was geht's bei Ihnen? Erstmal wollte ich sagen, dass ich Conny mal noch viel Kraft zusprechen wollte und dass ich denke, dass es der richtige Weg ist, dass es sich da jetzt ihren Freunden und Verwandten äußern soll. Ja. Zu meiner Sache, ja. Bei mir geht es um meine Freundin. Ja. Wir sind jetzt 8 Monate zusammen. Die Leitung ist so schlecht. Versuch mal irgendwie den Hörer anders zu halten. Warte mal, das könnte an mir liegen. Ja. Besser? Ich glaube ja. Ja, und zwar geht es um meine Freundin. Wir sind ja, 8 Monate besser. Zusammen. Ja. Wunderbar. Und 8 Monate, sagst du? 8 Monate. Ja. Und die ist bisexuell. Mhm. Das wusste ich von Anfang an, hatte ich jetzt auch nicht so das Problem damit. Mhm. Das Problem fing an vor in etwa 2 Monaten, mhm. dass die sich mit Michi getroffen hat, was eine alte Freundin von ihr ist. Ja. Und vor meiner Zeit hatten die mal was miteinander. Also die waren zusammen im Bett. Dann schrillen alle Alarmglocken. Ja. Also. Und die waren allerdings nie zusammen, also nicht als Paar, aber sie hatten mal was miteinander. Mhm. Und die haben dann angefangen, sich wieder zu treffen, wo ich gesagt habe, das ist jetzt für mich noch nicht so das Problem. Ja. Das Problem fing dann an, als sie bei ihr geschlafen hat. Ja. Wiederholt auch bei ihr geschlafen hat, obwohl ich ihr gesagt habe, dass mich das sehr stört. Mhm. Ich habe es ihr nicht verboten, das mache ich nicht. Ich bin da nicht so der Mensch, der da sagt, ich verbiete dir, dass du das machst, mhm. sondern ich habe ihr gesagt, mich macht das traurig und ich habe da auch irgendwo Angst darum. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass sie sich nur noch treffen und sie nicht mehr dort schlafen möchte. Mhm. Das, was jetzt allerdings so als Eskalationspunkt für mich ganz groß kommt, ist, wir wohnen in Leipzig und meine Freundin kommt aus der Gothic-Szene. Ja. Und wir haben Ende Mai das Wave Gothic-Treffen. Ah, ich weiß. Große Sache. Jedes Jahr in Leipzig. Ja, genau. Ja. Meine Freundin, die Nina, die will dann, oder das ist ganz einfach so, dass die dann 4 Tage bei Michi schlafen würde, was diese Person ist. Und so. Da geht bei mir, da hört auf. Du hast gerade gesagt, dass sie mittlerweile nicht mehr bei ihr schläft. Mhm. Wie kommt das? Aus Rücksicht auf mich. Ach so. Sie hat gesagt, Ja, aber okay, aus Rücksicht auf dich. Und jetzt fährt sie zu dem Treffen nach Leipzig und wird da bei der Freundin pennen. Nein, wir wohnen alle in Leipzig. Achso, die Freundin kommt zu. Meine Freundin auch und Michi auch. Also es wohnen alle Personen, die daran beteiligt sind, wohnen hier. Ja. Das Problem ist bloß, dass Michi, das findet auf der Agra statt, das ist so ein Gelände bei uns in Leipzig. Mhm. Und Michi wohnt einen Steinwurf davon entfernt. Ach so. Und deshalb will sie dann da schlafen. Genau. Obwohl sie eigentlich auch nach Hause fahren könnte. Ja, richtig. Denn so weit ist es dann wahrscheinlich nicht entfernt. Leipzig ist ja nicht so riesengroß. Richtig. Ich verstehe auch das Argument von meiner Freundin. Sie sagt eben, die müsste dann jeden Abend um 11 nach Hause fahren. Okay. Wäre zu dem Fest sehr hinderlich. Das sehe ich auch eine. Also okay, Kevin. Deine Freundin hat, oder die Michi, wie sie immer sie heißen mag, schläft nicht bei deiner Freundin zurzeit deine Freundin nimmt Rücksicht auf dich. Genau. So. Hast du deine Freundin denn gefragt, ob sie da noch Interesse hätte an dem Mädel? Natürlich, habe ich gemacht. Und, was antwortet sie? Sie sagt zu mir, hatte mir klipp und klar gesagt, dass sie für mich nur noch Freundschaft empfindet. Ja, und klare Ansage. Klare Ansage und noch klarer, dass sie mich niemals gegen Michi eintauschen würde. So. Das ist doch ein Wort. Das war ein Wort. Finde ich, ist für sich so genommen schon mal ein gutes Wort. Das Problem ist jetzt bloß aus meiner Sicht, so wie ich sehe, um das auch nochmal vielleicht kurz zu sagen, warum da ich so radikal rangehe. Ich bin 2 Jahre älter als meine Freundin, also meine Freundin ist 17, ich bin 19. Mhm. Und ich habe es schon oft genug miterlebt, dass wenn Ex-Partner, ob das nur Bettgeschichte war oder eine Beziehung, auf längeren Zeitraum wieder zusammenkommen, dass da irgendwas wieder hochkommt. Und im Umfeld so. Im Umfeld. Mhm. Okay, Kevin, sicher passiert das. Aber was kann man jetzt in der Situation machen? Deine Freundin sagt zu dir, dass sie dich liebt und dass sie dir treu ist. Dass, ja. Dass sie nur freundschaftliche Gefühle zu der Frau empfindet und weiter nichts. Ja. Da bleibt dir gar nichts anderes übrig. Zur Liebe gehört Vertrauen, dass du sagst, okay, ich vertraue dir, hab eine schöne Zeit und wir werden genau danach so weitermachen wie vorher. Gar nichts anderes kannst du tun. Also einfach sagen, ich vertraue dir da und darauf denken oder darauf vertrauen, dass sie mir auch das erzählen würde, wenn irgendwas wäre. Ja, finde ich. Natürlich ist immer das Risiko da, dass irgendwas passiert, klar. Aber wenn deine Freundin so klar, und das scheint sie ja getan zu haben, wenn dir so klar eine Ansage gemacht hat, dann musst du ihr auch vertrauen. Das gehört zum Spiel der Liebe dazu, dass man den Menschen auch vertraut. Und ich würde dir auch raten, dann diese Tage relativ gelassen zu verleben und nicht ständig darüber nachzudenken, oh Gott, was könnte passieren. Du bist 8 Monate mit ihr zusammen. Sie liebt dich. Sie hat gesagt, sie würde dich nicht eintauschen. So, und das ist die Grundlage für die Zukunft, für eure Zukunft. Hm? Schon mal klasse, wenn man das auch so gesagt kriegt irgendwo, weil ja, wenn man im Freundeskreis so nachfragt, ich habe zum Beispiel guten Kontakt mit meinem Bruder, mit dem habe ich das nur besprochen, ja, der sieht mir zum Beispiel ganz anders als du, also der sagt, das klingt für mich alles ganz suspekt, würde ich dir von abraten, und nein. Der geht da recht radikal ran, und ich hänge aber sehr an ihr und will das auch nicht einfach so ja, wegwerfen, find ich deswegen auch. War das find für ich mich auch. Jetzt auch so ein Weg. Ja. Also ich hoffe, dass alles gut geht und dass ihr beiden noch sehr lange, sehr glücklich zusammen sein werdet. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch, Kevin. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema morgen. Unser Thema morgen heißt, ich bin schuld an einem Unglück. Und ich möchte gerne mit Anrufern und Anruferinnen sprechen, die etwas sehr Schlimmes verschuldet haben. Zum Beispiel einen Autounfall, eine Selbsttötung eines anderen Menschen, vielleicht ein Verbrechen oder einen großen Familienstreit oder irgendetwas anderes Schlimmes. Ich bin schuld an einem Unglück. Wer von euch sagt das? Ich bin schuld an einem Unglück. Und wie geht ihr damit um? Wie habt ihr versucht, das vielleicht wieder gut zu machen? Oder was macht die Schuld mit euch? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr. Unter unserer bekannten Telefonnummer. Oder mailt uns domian@wdr.de oder ruft während der Sendung an, 1 Uhr Radio ans Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich bin schuld an einem Unglück. Wer von euch ist schuld an einem Unglück und wer sagt das? So, aber jetzt machen wir weiter mit unserer freien und offenen Themenrunde heute und ich freue mich begrüßen zu können die Ingrid und die Ingrid ist 73. Guten Morgen, Ingrid. Ja, hallo Domian. Hallo Ingrid. Guten Morgen. Um was geht's? Ich freue mich sehr, mit dir reden zu dürfen. Das freut mich. Vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal bei dir anrufen ja müsste, um einen Rat zu haben. Ja. Und ich brauche gerade eine sehr neutrale Person. Mhm. Es ist also so, ich lebe nicht weit von Köln weg, bin also schon seit 1957 lebe ich hier. Ah ja. Also bin eine sogenannte fast Rheinländerin. Das hört sich so an, ja. Ja. Ja. Auch viel Spaß an Karneval und all was dazugehört. Ja. Also wenn die Jecken tanzen, dann tanze ich auch. So, ja. Aber ich bin nun mal 73 und ja, ich lebe schon seit vielen Jahren alleine. Ich wohne sehr schön und wunderbar. Ich habe auch viele Bekannte hier, Freunde. Ich habe Skat, ich habe Fußball, ich habe eine Dauerkarte für meinen Lieblingsverein. Gehe regelmäßig zum Fußball. Wer ist dein Lieblingsverein? Alle große Freude macht. Wer ist dein Lieblingsverein? Naja, Nachbar von Köln. Bitte? Der Nachbar von Köln? Der Nachbar von Leverkusen. Köln, der etwas größere, richtig. Ah ja, okay. So, jetzt kommt also, ich kriege ab und zu mal so meinen moralischen, weil ja, eben die Abende und die Wochenende sehr, sehr einsam sind. Ja, also du hast keinen Freund? Nein, und ich lebe schon lange alleine. Wie lange lebst du alleine schon? Ach, schon. Ich bin schon seit 1966 geschieden. Ah ja. Dann habe ich einige Jahre ganz alleine gelebt. Dann habe ich wieder einen kennengelernt. Mit dem habe ich auch ein paar Jahre zusammen gewohnt. Hm. Der fing an, der trank und den habe ich rausgeschmissen. Hm. Ja, und dann kamen eigentlich nur noch so lose Bekanntschaften. Verstehe. Ich habe einfach den Anschluss verpasst, irgendwie. Ja. Damals in der Zeit, als ich noch jung war, da gab es noch nicht so viel ledige, widerledige Männer wie heute. Da waren sie alle verheiratet und ja. Und es war auch schwieriger, es gab kein Internet zum Beispiel, nee, die zu finden, ne? Auch die, nicht, die Leute. Nee, überhaupt genau nicht. So, ja, vor und es hat sich halt nicht ergeben, aber darüber war ich eigentlich nie sehr traurig. Mhm. Es geht jetzt darum, dass ich also mich einen Tag hier bei meinen Kindern, die aber leider weit, 320 Kilometer weit weg von mir wohnen. Mhm. Wie viele meine Kinder Tochter hast du? Und mein Schwiegersohn. Ich habe nur die beiden. Ja. Ich selbst habe keine Verwandten, keine nichts. Keine Cousine, keinen Bruder, keine Schwester. Ich lebe hier also völlig alleine. Mhm. Also mit meinen Bekannten. Mit den Bekannten. Also du scheinst natürlich ja schon so gut also eingebunden zu sein. Ich habe schon, aber wenn der Abend kommt und man sitzt alleine und hat dann nur die Glotze und die Wochenende, die sind besonders schlimm. Und dann habe ich mich also einen Abend mal ganz fürchterlich bei meinen Kindern ausgeheult. Mhm. Und meine Kinder sind natürlich sehr, sehr wach und haben gesagt, Mami, das geht so nicht weiter. Mhm. Was hältst du denn davon, wenn du zu uns ziehst? Mhm. Und das ist mein Problem. Sie wohnen 300 Kilometer entfernt. 320 Kilometer. Im Norden oder im Süden von Köln? Im Norden. Im Norden, also Richtung Meer. Hannover, ja, ja. Hannover. Ja. Celle, wir wohnen in Celle. In Celle, ja. Celle ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Wunderschön. Ja. Aber ich bin in einem solchen Zwiespalt. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, warum oder wieso. Weißt du, wenn ich darauf ziehe, da habe ich keinen Menschen, den ich kenne. Keinen. Da habe ich dann nur meine Kinder. Du hast nur die Kinder. So. Gibt's Enkel? Nein, ja. Noch nicht. Und die sind ja nun auch schon im mittleren Alter, wie du dir denken kannst. Ja. Die sind also auch schon beide in den 50ern. Ne? Sind berufstätig wahrscheinlich beide noch? Nein, die sind nicht berufstätig. Ah, ja. Die sind also auch da irgendwie, ja, haben also auch recht wenig Geld. Ja. Und ich gar nicht, vor allen Dingen, was mir natürlich im Kopf rumschwebt, wie kannst du überhaupt so einen Umzug finanzieren? Ja. Ich hätte überhaupt nicht das Geld dafür. Ja. Ich wüsste gar nicht, woher ich das nehmen sollte. Und Umzug kostet eine Menge? Also mir Schulden auferlegen. Ja, ja. Und das verstehen meine Kinder nicht. Die sagen dann, also du bist ja stur, du willst nur nicht und. Denk doch mal daran, du wirst immer älter. Mhm. Und da haben sie ja recht. Mhm. Ich werde ja nun mal nicht älter. Ich bin im Moment noch fit. Mhm. Ich habe so ein bisschen Arthrose, aber das ist, ach. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Kindern, also dem Schwiegersohn und der Tochter? Wunderbar. Mhm. Wir haben ein wunderbares Verhältnis. Ein wunderbares Verhältnis. Ja. Aber wir halten fest, Celle ist auch eine wunderbare Stadt, aber natürlich. Du wärst komplett alleine und hättest all das, was du hier im Raum Köln hast. Richtig, genau das ist mein nichts ist Problem. Mehr da. Ja. Du kannst nicht zum Fußball gehen, du hast keinen Karneval mehr. Ich muss alles aufgeben. Ich hänge unheimlich an meinem Skat-Club. Ja. Und da hängen ja eine ganze Menge Bekanntschaften dann auch dran natürlich. Und dann besucht man sich mal und geht dahin und dahin und so weiter. Ja. Ah, das Problem ist mir sehr, sehr präsent und ich verstehe das sehr, was du sagst. Und kann auch den Zwiespalt sehr nachvollziehen. Ich habe einen furchtbaren Zwiespalt. Ja, glaube ich. Ich möchte ja auch meinen Kindern nicht wehtun. Aber ich sage dann immer wieder, Menschenskind, wenn ich nicht mehr kann, dann melde ich mich schon. Ja. Und dann ist ja immer noch Zeit. Ja, ne? Aber ich will dir mal was sagen. Irgendwas zu machen. Hier steht jetzt nicht im Vordergrund das Gefühl der Kinder, sondern hier steht im Vordergrund dein Befinden. Ja. Finde ich. Also du sollst ja nicht nach Celle gehen, um deinen Kindern einen Gefallen zu tun. Wenn, dann musst du nach Celle gehen, weil du richtig das gerne möchtest. Ja. Das ist es eben nicht. Und das ist es eben nicht. Nee. Ich weiß ja, aber ich habe dann eben hier auch zu Hause meine sogenannten depressiven Phasen, wo ich also hier manchmal sitze und heule, ne? Weil es so einsam ist. Mhm. Ne? Ich brauche immer Menschen um mich rum. Ich muss immer irgendwie, ich bin an sich noch so agil und so. Aber wenn die Chance besteht, auf Menschen zu treffen, dann ja nur eher in Köln als denn in Celle. Ja. Ne? Sollte das denn so sein, dass du in Celle dir eine eigene Wohnung nimmst? Ja, natürlich. Also nicht zu der Tochter ziehst? Nein, das ginge gar das nicht. Geht gar nicht. Ich sollte mir dann da eine Wohnung suchen. Ich habe jetzt eine große Dreizimmerwohnung, die ich eigentlich ja überhaupt nicht brauche. Mhm. Eine Zweizimmerwohnung wäre ja genügend für mich. Die sagen dann auch zu mir, du lebst da oben viel billiger als im Rheinland. Und da gibt es Unmengen viele Veranstaltungen. Ja. Da wird unheimlich viel gemacht. Ja, das sagt sich so. Ja, das sagt sich so leicht, mit 73 verpflanzt zu werden und dann wieder Anschluss zu finden, ist extrem schwierig. Das ist schon für einen jungen Menschen schwierig, in eine ganz neue Stadt zu kommen. Und weißt du, es ist ja auch am Anfang alles wunderschön, auch mit den Kindern. Mhm. Am Anfang ist das wunderbar. Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Aber du hast Angst, dass das Verhältnis vielleicht darunter leiden könnte, weil du denen immer zu auf der Pelle hängen würdest. Genau so. Mhm. Genau so ist es. Mhm. Ja? Und die dann eines Tages sagen, oh, mit Gott, hoffentlich kommt es heute nicht schon wieder. Mhm. Davor habe ich Angst. Also, Inge, ich sag's dir mal so, nur spontan jetzt, so aus dem Bauch raus. Ja. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, bleib in Kölle. Ja. Wenn du merkst, dass es irgendwie, dass du das allein nicht mehr schaffst in deinem Haushalt, dann kann man immer noch eine Lösung finden, dass du vielleicht in ein Altenheim in Celle gehst, in die Nähe von deiner Tochter. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ja, aber so, ich will mal sagen, solange du dein Leben hier noch doch so relativ schön genießen kannst, mit Fußball, mit Skat und deinen Leuten, und ich spüre ja auch, wie du das sagst, dass da viele Widerstände sind mit Celle. Ja. Obwohl es eine schöne Stadt ist, aber darum geht es ja gar nicht. Wunderschön, ich meine. Ja, darum geht es ja gar nicht. wir sehen uns auch leider nicht so oft. Ja. Eben auch aus finanziellen Gründen. Weil die Fahrt ist weit, der Sprit ist teuer. Ja, ja. Wir sehen uns eigentlich, wenn ich mal das so sagen will, eigentlich nur immer einmal im Jahr. Das ist wenig, finde ich. Das ist sehr, sehr wenig. Ja, das finde ich wenig. Für 300 Kilometer Abstand ist das wenig. Ja, und meine Kinder kommen aber jetzt, am Samstag kommen sie und bleiben eine Woche hier. Ah ja. Um Mutter nun mal ein bisschen aufzumöbeln. Ne? Und wir wollen dann natürlich auch heiß diskutieren. Ja, ja, ich verstehe. Und die Kinder sagen dann zu mir, du bist stur. Ne? Du mit deinem sturen Kopf. Ja, ne? Ja, ja, aber ich finde... Du willst das jetzt nicht einsehen und denk doch dran, du wirst älter. Ja, und das finde ich auch alles... Du hilfst dir dann und dann ist keiner da. Kann ich verstehen. Ja. Ja, aber dennoch muss man da mit Vorsicht... Es gibt ja dieses schöne alte Sprichwort, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Genau das. Und da ist was dran. Man kann auch einen alten Baum verpflanzen, wenn der alte Baum das wirklich will. Ne? Dann packt man die ganzen Wurzeln und versetzt die woanders hin. Das geht auch. Aber da muss er das auch wirklich wollen. Zudem, wenn du sagst, dass das finanziell auch noch eine große Anstrengung für dich bedeuten würde, ein Umzug, ein Umzug kostet Kohle. Ja, auch, klar. Auch die Einrichtung. Ja, gut, mein Schwiegersohn meinte dann, ja, man kann sich ja so Autos leihen, so Umzugsautos kann man sich ja leihen, ne? Diese Rent-AK oder wie die da heißen. Und er würde also das dann schon machen. Ja, ne? Also ich will immer sagen, aber daran sollte es nicht scheitern. Wenn du es wirklich würdest wollen, müsste man da schon einen Weg finden. Ja, entscheidend ist dein Gefühl. Und du bist so eigentlich noch eine ganz fitte Frau. Ja, bin ich auch. Ja. Ich bin noch fit wie ein Turnschuh. So, dann bleib schön in Köln und feier mit uns Karneval nächstes Jahr wieder. und wie gesagt, all das hier aufgeben, diese schönen Gewohnheiten. Ich hänge auch so an dem Fußball. Ja. Und Hannover 96 muss ich nicht unbedingt sehen. Also Inge, ich glaube... Bayern 04 halt besser. Ne? Ich glaube, die Entscheidung ist erstmal gefallen. Ich glaube, sie ist gefallen. Ja, aber ich wollte einfach nur mal eine neutrale Person hören. Ja, verstehe ich. Verstehe. Ja, verstehe. Die also neutral sagt wie... Aber ich weiß genau, was bei meinen Kindern jetzt kommt. Die werden sehr enttäuscht sein. Ja, aber sie müssen dich auch verstehen. Und ich meine, es geht auch um deine Lebensqualität im Alter. Ja. Und was nutzt es, wenn du unglücklich in Zelle sitzt und jeden Tag deine Tochter besuchen kannst, aber sonst sehr unglücklich bist. Aber trotzdem bleiben hier bei mir... Das ist definitiv meine einsamen Tage. Ja, die bleiben auch noch. Aber ich glaube, das Problem kriegen wir nicht rundherum gelöst. Nee. Immerhin hast du hier einen Freundeskreis. Ja. Ja. Also Ingrid, mehr kann ich nicht sagen. Du wolltest ja so eine spontane, neutrale Einschätzung haben. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, was ich gesagt habe, aber es ist so eine spontane Meinungsäußerung. Ich danke dir sehr dafür. Ich habe sehr gerne getan, Inga. Du wünschst dir alles Gute. Ganz toll. Wünsche dir alles Gute von Herzen. Und ich wünsche dir noch viele, viele erfolgreiche und gute Nächte. Vielen Dank, das ist sehr nett von dir. Ich danke dir. Tschüss. Ja. Tschüss. Und schon geht es weiter mit Stefan. Und Stefan, der ist 46. Guten Morgen, Stefan. Hallo, Domain. Hallo, Stefan. Um was geht's? Um was geht's? Ich komme gerade... ich war gerade mit zwei Freunden in einer Kneipe hier in meinem Heimatort und habe den Mut gehabt, den Wirt, der so alt ist wie ich, anzusprechen, ob er meinen Missbraucher, meinen Vergewaltiger kennt. Ob er was? Ob er meinen Missbraucher, meinen Vergewaltiger kennt. Deinen Vergewaltiger kennt? Ja. Ja, also dich hat ich bin mit 13 Jahren 1976 von einem Pfadfinderleiter der Staatsanwalt ins schwere sexuelle Missbrauch, Fachleute aus entsprechenden Kliniken ins Vergewaltigung. Das ist 76 passiert. 76 ist passiert und ich habe heute jetzt eben den Mut gehabt, also nachdem jetzt ja vor 3, 4, 5 Wochen der sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche öffentlich geworden ist, habe ich zunehmend den Mut, andere anzusprechen, mein 30-jähriges Schweigen zu brechen. Ah ja. Und wieso fragst du den Wirt, ob er deinen Vergewaltiger kennt? Weil ich den Verdacht zunehmend habe. Also auf die Idee bin ich leider Gottes nie gekommen, oder eigentlich erst jetzt, dass dieser Pederast eigentlich jahrelang oder vielleicht sogar jahrzehntelang sein Unwesen treiben konnte, ohne dass ihn irgendeiner einen Erwachsenen in das Handwerk gelegt hat. Dennoch nochmal die Frage, warum fragst du den Wirt? Meinst du, dass dieser Wirt ihn der Wirt kennt? Ist, also ich bin aufgewachsen, groß geworden in einer eingemeindeten Gemeinde, und da kennt jeder jeden. Mhm. Und ich habe das sogar meinen Freunden heute vorher gesagt. Ich habe gesagt, pass mal auf, ich spreche den heute Abend an, ich will es einfach wissen. Du glaubst also, weil der Wirt ein Mann ist, der so viel mitkriegt, der alles mitkriegt, dass der diese Machenschaften und das Unwesen dieses Täters irgendwie auch in all den Jahren hätte registrieren müssen. So meinst du das? Genau. Das Erschreckende war, er hat es sofort gewusst. Ich habe ihm den Namen genannt, auch den Spitznamen. So, er hat sofort gewusst, wer das ist. Er hat sofort gewusst, dass der seit mehreren Jahrzehnten hier sein Unwesen treibt. Und er hat auch entsetzt gesagt, er weiß genau, er trifft sich aktuell mit 15-jährigen Jungs, denen er alle möglichen alkoholischen Getränke ausgibt. Und er spielt sein Spiel einfach seit 3 Jahrzehnten weiter, ohne gestört zu werden. Wie gesagt, ich habe beim Staatsanwalt... Ich muss dich nochmal fragen, das ist mir immer nicht ganz klar. Du kennst ja den Täter. Ja. Warum hast du den Wirt gefragt? Das war Zufall. Also meine Geschichte ist die, dass ich eben bis auf eine Ausnahmesituation in meiner, wo wir vielleicht 16 waren, da hieß es halt einfach, dahin sitze Gefickte, habe ich jahrelang geschwiegen. Ich war dann mit Ende 20 zum ersten Mal wegen einem totalen psychischen Kollaps in psychologischer Behandlung. Mhm. Ich habe mittlerweile 8 Klinikaufenthalte hinter mir. Mhm. Ich habe ein Dutzend Psychiater verschlissen. Ich habe Opferentschädigungsantrag gestellt, der ist abgelehnt worden mit dem Argument. Wir waren bei der Frage, warum der Wirt? Warum der Wirt? Weil es mich einfach interessiert hat, also die Frage treibt mich zunehmend um, wer wusste davon? Und das auch schon seit Jahrzehnten. Ah. Und warum tut kein Mensch was dagegen? Ich verstehe. Ich gehe davon aus, dass du den Tätern nie angezeigt hast. Doch. Vor drei Jahren ich habe 3 Kinder im Alter von 14, 17, 19. Und meine Frau hat mich vor 3 Jahren aufgrund meiner dauernden Angsterkrankung, Depression, was auch immer, vor die Tür gesetzt, sogar über eine Zwangsanweisung. Hm. Und daraufhin, nachdem das beendet war, diese 6-tägige Zwangsanweisung, bin ich also sofort zur Polizei. Und hast du 2006 habe den Täter angezeigt, aber... Was ist daraus geworden aus der Anzeige? Du weißt ja, wie das bei uns ist. Der Staatsanwaltschaft hat mir einen 2-seitigen Brief geschrieben, dass es also wegen Verjährung hinfällig ist, und ich hätte bestenfalls nach damaliger Gesetzlage die Chance gehabt, mit 18 plus 5 Jahre, glaube ich. Wann hast du den angezeigt? 2006. Nun gut, nun sind 4 Jahre vergangen. Dieses Thema ist allgegenwärtig zurzeit in Deutschland. Und vor allen Dingen, du sagst, der Wirt hätte gesagt, dieser Mann trifft sich nach wie vor mit 15-Jährigen? Ja. Also das war, wie will ich es ausdrücken? Ich bin ein eher zurückhaltender Mensch. Ich würde nie auf die Idee kommen, zum Beispiel, so wie es über den Weg, den ich jetzt gewählt habe, mit dir in die Öffentlichkeit zu treten. Aber nachdem es also heute Abend wie die Faust aufs Auge gepasst hat, ich treffe mich mit 2 Freunden. Ich warne meine Freundin auch, dass ich heute den Wirt mal ansprechen werde, ob er den kennt und ob er den Namen was sagt. Und plötzlich erzählt er mir eine Viertelstunde lang, dass der widerwärtigerweise eben jetzt noch sein Unwesen treibt. Wie erklärst du dir denn, dass dieser Wirt dann offensichtlich bisher geschwiegen hat, obwohl er... Er hat mir ganz klar gesagt, also solange er in seinem Lokal keine gesetzwidrigen Handlungen tut, muss er ihn dulden. Aber er weiß genau, dass er sich mit Jugendlichen trifft. Wobei er nicht weiß, was die Jugendlichen dann machen. Wo trifft er sich denn mit den Jugendlichen? Ich weiß es nicht. Also woher weiß er das denn, dass er sich mit denen trifft? Er hat mir erzählt, dass er eben jetzt hier im Bayerischen zu den Hochtagen, also Weihnachten, Pfingsten, Ostern. Also der Täter lebt wohl mittlerweile in Berlin und kommt eben dann zu den Hochtagen zurück nach Bamberg und scheint da auch ja regelmäßig sich dann eben mit in entsprechenden... Also der wird es vermuten. Er wird es nicht genau wissen, aber vielleicht hat er eindeutige, oder vielleicht nicht ganz eindeutige, aber Beobachtungen gemacht, die darauf schließen. Das ist natürlich ein Skandal. Ja. Was ist jetzt zu tun? Eigentlich, finde ich, müsstest du dich ein weiteres Mal an die Polizei wenden. Dein Fall ist natürlich verjährt. Ja. Eigentlich müsste sich auch der Wirt, wenn auch in seinem Lokal nichts widerrechtliches passiert, aufgrund seiner Verantwortung müsste sich regen und müsste etwas tun, finde ich. Ja. Es ist für mich unerträglich. Es ist für mich war vor allem unerträglich, also nachdem dieser Missbrauch 1976 passiert ist, habe ich ein paar Jahre später beobachten müssen, wie sich eben dieser Täter dann an eine Frau in der Nachbarschaft dran macht. Alleinerziehende Mutter von einem Buben im offensichtlich begehrenswerten Alter. Ja. Und ich habe das beobachten müssen, dass er sich also an die Frau nur deswegen ranmacht, um an das Kind ranzukommen. Ich habe es nicht verhindern können. Ich habe Rotz und Wasser tagelang geheult. Ich habe es nicht verhindern können. Dieser Mann ist ein... Was war er? Was hatte der damals für eine Funktion? Er war in unserem Ortsteil... gab es eine Pfadfinderschaft, DPSG, also Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg. Pfadfinderschaft, ja. Okay, und er war ein Betreuer von euch? Er war Leiter, ja. Mhm. Du warst 13 Jahre, als das passiert ist, 1976. Ist das einmalig passiert oder mehrfach? Es ist einmal, aber dafür heftig und die ganze lange Nacht lang passiert. Ich wollte immer wieder einschlafen und... Der Täter lag hinter mir, ich in der Embryonalstellung. Das heißt, du bist von dem Täter vergewaltigt worden? Ja. Es kam zum Geschlechtsverkehr. Anale Penetration. Hast du damals dich an deine Eltern gewandt? Hast du irgendwas gesagt? Ich habe keine Chance gehabt. Meine Eltern, meine Mutter ist 94, mein Vater 2004 gestorben, beide ohne auch nur einen Hauch davon zu erfahren. Hat der Täter dir gedroht, wenn du irgendetwas sagst, dass er dann irgendwas Schlimmes machen würde? Das musste er gar nicht direkt. Es hat gelangt, sein Status als Pfadfinderleiter. Also du hattest eine ganz große Angst vor diesem Mann. Ja. Und lebenslänglich. Und hast dann geschwiegen, lebenslänglich. Und hast geschwiegen bis dann 2006. Ja. Nein, so ist es auch nicht. Ich habe also 1989 hatte ich meinen ersten völligen Zusammenbruch. Mein Hausarzt hat mich dann auch einen Psychologen weiter verschrieben. Achso, im medizinischen Kreis hast du schon darüber gesprochen, dass dir sowas widerfahren war. Genau, aber das Problem war, dass damals um 1990 herum offensichtlich die Einschätzung, was sowas bedeuten kann, also noch das war sehr different war. Ja, sehr. Und mein Therapeut hat mir damals gesagt, er hat mir den Fachausdruck genannt, anale Penetration, auf sowas bin ich nie gekommen. Mhm. Aber ansonsten hat er gemeint, nächstes Thema. Und auch im Jahr 2000, wo ich dann hier in Bamberg in der Nervenklinik war, habe ich das angezeigt, auch keine Reaktion. Mhm. Erst jetzt 2004 ist mein Vater gestorben. Mhm. 2005 habe ich dann einen seit 2000 mich betreuenden Psychologen angesprochen, dass ich also immer wieder diese Flashbacks habe. Der hat das ernster genommen. Der hat es zum ersten Mal ernst genommen und er hat mir zum ersten Mal gesagt, PTBS. Also es ist wirklich ein Skandal, dass offensichtlich auch in Kreisen der Psychologen oder vielleicht vorwiegend, ich weiß nicht, bei allen wird es nicht so gewesen sein, in den 90er Jahren dieses doch sehr zurückhaltend behandelt worden ist. Zurückhaltend ist milder ausgedrückt. Milder ausgedrückt, ja. Das ist natürlich hochskandalös. Jetzt verstehe ich natürlich sehr deine Emotionen und auch einmal deine Emotionen, dass all das, was er dir angetan hat, das kommt wieder hoch und du hast einfach Sorge, dass er anderen Kindern genau das auch antut, was er dir angetan hat. Genau diese Sorge habe ich seit 30 Jahren. Ja. So, ich finde zum einen, dass du dich nochmal an die Polizei wenden solltest. Ja? Ich finde es ja. Ja, warum nicht? Warum nicht? Natürlich. Ja, du hast völlig recht, ja. Was spricht dagegen? Leider kann ist das nicht mehr justiziabel, was er dir angetan hat. Aber ich habe noch eine Hoffnung. Darf ich das kurz einfügen? Ich habe in Bad Oeynhausen aufgrund der deutschen Rentenversicherung eine Therapie mitmachen dürfen, speziell mit PTBS, und da hat mir die dortige Sozialpädagogin eben angeraten, eben diesen Opferentschädigungsantrag zu stellen. Mhm. Der ist leider von Bundesland zu Bundesland unterscheidet er sich. Mhm. Die Bad Oeynhausen ist ja Nordrhein-Westfalen und hier in Bayern war es halt leider so, dass ich verstehe. Es könnte solche dann auch noch positive Auswirkungen diesbezüglich für dich haben. Jedenfalls dieser Opferentschädigungsantrag ist eben abgelehnt worden, weil, also mit der Begründung, also wenn ich das mal zuspitzen darf, ein psychisch krankes oder angeschlagenes Kind darf man vergewaltigen, weil man hinterher nicht mehr genau feststellen kann, wer was war. Mhm. Jedenfalls war das der Tenor von dem Gutachten. Okay, vielleicht kann ja alles wieder neu aufgerollt werden. Also ich sage erst nochmal von meiner spontanen Einschätzung, geh zur Polizei. Ja. Des Weiteren möchte ich, dass wir uns noch im Hintergrund eingehender jetzt mit dir beschäftigen, um dir auch noch einige konkrete Hilfestellungen anzubieten. Das Melden bei der Polizei kann nur von Nutzen sein. Ja. Kann nur von Nutzen sein. Ja, okay. Ja. Stefan, wir melden uns nochmal. Du legst bitte auf und du wirst von Sabine, das ist meine Psychologin heute Nacht, angerufen. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Von Herzen. Auf Wiederhören. Tschüss. Und viel Kraft fürs Weitermachen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Unser Thema morgen heißt, ich bin schuld an einem Unglück. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas sehr Schlimmes verschuldet haben. Ein Autounfall, ein Selbstmord, ein Verbrechen, vielleicht einen großen Familienstreit oder was auch immer. Und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, wie ihr damit umgeht. Ich bin schuld an einem Unglück. Wenn ihr schuld an einem Unglück seid, dann meldet euch bitte. Und wenn ihr Lust habt, darüber zu sprechen, ihr könnt morgen ab 0 Uhr anrufen und während der Sendung natürlich auch und auch gerne rund um die Uhr mailen unter domian@wdr.de. Ich bin schuld an einem Unglück. Thema morgen. Thema heute frei. Und hier ist Annemarie und Annemarie ist 57. Guten Morgen. Guten Morgen. Annemarie, um was geht's bei dir? Ja, ich muss erstmal mich lösen von dem Fernsehbild, weil der Ton jetzt schneller ankommt. Genau, das ist immer ein bisschen zeitversetzt, ja. Ja, ich habe da am Anfang gehört, dass eine Frau ihrer Familie nichts gesagt hat von der Erkrankung von der schweren Krebserkrankung, ihre Schwierigkeiten hat. Und ich bin immer offen mit meinen Problemen umgegangen und ich habe Parkinson. Mhm. Seit 1997 weiß ich es konkret. Ja. Und ich komme da eigentlich ganz gut mit zurecht. Hast du es gleich allen gesagt in der Familie? Ja. Ja. Wie bist du verheiratet? Hast du Kinder? Ich war verheiratet. Ich bin seit 2003 geschieden und habe zwei erwachsene Kinder, ja, die ihr eigenes Leben leben. Und ich bin damit glücklich und zufrieden. Mhm. Jetzt jedenfalls. Und kann mich da freuen darüber. Andererseits, ich verstehe so langsam auch ihren Rückzug. Sie gehen so ein bisschen mehr auf Distanz. Es ist schwieriger geworden. Also die Kinder gehen auf Distanz. Ja. Warum ist das so? Ich bin offen damit umgegangen und habe irgendwann gemerkt, dass es einfach zu intensiv war und habe auch gelernt, dass sie ihr eigenes Leben eben leben dürfen und müssen. Aber was heißt intensiv? Heißt intensiv, du hast ihnen klar gesagt, wie es dir geht. Ja. Und das war dann zu intensiv für die Kinder? Ja, ich bin ja mittlerweile seit 2003 geschieden und diese ganze Zeit, seit 97 bis 2003, da ist dann ja auch einiges gesagt worden und gesprochen worden. Und ja, das bereitet ja auch ein bisschen Schmerzen. Was ist denn da gesagt und gesprochen worden? Ja, dass ich nicht mehr glücklich bin in der Ehe und dass ich leben will und mich unterdrückt fühle und nicht verstanden fühle. Wer hat das gesagt? Ich. Du hast es gesagt. Hast du es zu deinem Mann gesagt? Oder zu den Kindern? Ich habe, ja, das weiß ich jetzt im Moment gar nicht mehr so ganz genau, was ich vorher gesagt habe, aber als ich mich entschlossen hatte zu gehen, da habe ich nicht mehr viel gesagt. Mhm. Aber was ist jetzt die Lehre so aus deiner Geschichte? Ja. Ist die Lehre daraus, man sollte mit seinen Angehörigen offen über die Erkrankung, die man hat, sprechen? Oder? Ja. Das schon? Das schon. Nur ich habe nicht erkannt, wer nun damit umgehen kann und wer nicht. Wer kann denn damit nicht umgehen? Ich denke, mein Sohn. Wie alt ist der Sohn? 39. Und was? Warum glaubst du, kann er mit deiner Parkinson-Erkrankung nicht umgehen? Wie ich mein Leben jetzt gestalte, das macht ihm offensichtlich Schwierigkeiten. Wie gestaltest du? Er meldet sich in letzter Zeit nicht mehr. Wie gestaltest du denn dein Leben? Ja, ich habe mich ja, wie gesagt, von meinem Mann getrennt und 2001 bin ich ausgezogen. Mhm. Und 2003 war dann die Scheidungsverhandlung. Mhm. Das habe ich angerührt. Und ich lebe jetzt nach einigen Partnerschaften mittlerweile alleine. Mhm. Und mein Sohn hat jetzt vor kurzem, vor einigen Wochen, bei einem Essen, was ich mit ihm regelmäßig hatte, gesagt, so durchblicken lassen, ich wäre doch jetzt wohl alleine. Und also ich hatte in den letzten Jahren mehrere kurze Partnerschaften und das war ihm wohl ein bisschen anstrengend, denke ich mir. Ja. Also er hat sich so ein bisschen... Aber jetzt bist du allein und was hat er daran auszusetzen? Nee, er findet das offensichtlich gut, dass ich alleine lebe. Aha. Weil du gerade sagst, er hat irgendwas zu bemängeln an deinem Leben. Ja, dass ich eben mehrere Männer... Vorher, dass du vorher mehrere Männer hattest. Ja. Annemarie, wie geht es dir denn mit deiner Erkrankung heute? Wenn ich Gesellschaft habe, wenn ich ich habe eine Familie, mit der ich immer noch Kontakt habe, die sich aber gerade neu formiert, weil da eine Mutter neu dazugekommen ist. Da lebe ich sehr gerne und habe jetzt viel Hoffnung, da Anschluss zu finden, also in der Nähe zu sein. Das heißt, in Gesellschaft geht es dir ganz gut? Ja. Und wie geht es dir körperlich? Jetzt im Moment bin ich ein bisschen zittrig, aber ansonsten am Tage geht es mir so gut, dass ich meinen Haushalt und alles schaffe. Ach, das ist ja toll. Das heißt, du kannst auch allein einkaufen gehen? Ja. Das geht alles. Das mache ich dann so, wie es mir halt geht. Sag mal, ne? Was ist denn, warum hat der Sohn denn was dagegen gehabt, dass du dich nach einem anderen Mann umgeschaut hast und Affären hattest? Warum? Hat er noch einen engen Kontakt zum Vater? Er hat, ja. Hm. Also auf jeden Fall war der enger als zu mir. Also und nimmt ihr das deshalb übel? Ich habe den Eindruck, wir haben mir das alle übel genommen. Meine Tochter hat sich da schon ein bisschen besonnen und mit ihr konnte ich immer weiterhin offen reden. Sie setzt sich da intensiver mit auseinander, denke ich mir. Aber das hat ja dann eigentlich mit der Erkrankung nichts zu tun. Das hätte dir das hätte dir auch passieren können ohne die Erkrankung. Genau, und das ist eben das Erschreckende. Ich habe die Krankheit und muss damit mich auseinandersetzen und habe mir auch erst in den letzten Jahren kapiert, dass das auch familiär vorkommen kann, also dass das auch eine Art Disposition gibt. Also ich finde es insofern schon dramatisch oder schwierig. Man hat dann diese schwere Erkrankung, die Diagnose, und da spielt die Seele ja auch eine große Rolle. Ja, genau. Und eigentlich sollten die Kinder sich freuen, wenn du dich neu verliebt hast, anstatt dir noch zusätzlichen Kummer zu bereiten. Ja, genau. Hast du dich eigentlich von deinem Mann Ist die Trennung passiert letztendlich auch durch die Erkrankung? Also für mich schon. Ich bin gegangen, weil ich eben das Gefühl hatte, er versteht mich nicht. Und ich habe die Diagnose 4 Jahre schon gehabt. Mhm. Und da hat sich dann in seiner Einstellung gar nichts geändert. Und er hat mich für alles verantwortlich gemacht. In der Sprache drückte sich das schon aus. Du wurde gesagt. Mhm. Du hast. Und ich war ja auch immer die Aktive in der Ehe. Wie lange warst du verheiratet eigentlich? Über 30 Jahre. Über 30 Jahre. Hast du noch irgendwie heute Kontakt zu deinem Mann? Ja, weil ich wieder auf ihn zugehe und mit ihm sprechen wollte, hat sich das jetzt auch so entwickelt. Also ich darf ihn ohne weiteres anrufen und oder wenn wir uns treffen, sprechen wir miteinander vorsichtig. Ja. Aber er ist sehr verletzt und... So, jetzt will ich hoffen, meine Sendung ist gleich vorbei, deswegen muss ich Schluss machen, liebe Annemarie. Jetzt will ich hoffen, dass deine Kinder auch wieder mehr Zugang und einen besseren Kontakt zu dir pflegen werden demnächst. Ich wünsche dir von meiner Seite aus alles Gute von Herzen. Danke. Muss mich leider verabschieden, weil die Sendung gleich rum ist. Ja, okay. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, danke schön. Tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen und morgen heißt unser Thema Ich bin schuld an einem Unglück. Wer von euch ist schuld an einem Unglück? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis morgen. Ciao.